NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Mathilde Möhring von Theodor Fontane. Heute den zweiten von 8 Abschnitten. Mathilde Möhring ist ein Spätwerk Fontanes, entstanden 1891, aber erst aus dem Nachlass veröffentlicht. Es ist eine Studie aus dem Berliner Kleinbürgermilieu und das größte Interesse verdient die Titelheldin Mathilde Möhring, die 23 Jahre alt ist und mit ihrer sentimentalen, ewig weimernden Mutter, einer Buchhalterswitwe, in der Berliner Georgenstraße wohnt. Über den Namen Mathilde heißt es einmal in einem früheren Roman Fontanes: »Wirklich. Man hört das Schlüsselbund und sieht die Speisekammer. Jedes Mal, wenn ich den Namen Mathilde rufen höre, sehe ich den Quersack, darin in meiner Mutterhause die Backpflaumen hingen. Ja, dergleichen ist mehr als Spielerei. Die Namen haben eine Bedeutung.« Zumal bei Fontane, ließe sich hinzufügen. Mathilde Möhring ist fleißig, praktisch, ehrgeizig, proper, wenn auch nicht gerade anziehend mit ihren dünnen Lippen und ihrem aschgrauen Haar. Im Profil zeigt sie am vorteilhaftesten ihr Gemmengesicht. Möhrings haben nur kleine Einkünfte und sind gezwungen zu vermieten. Ein neuer Untermieter ist gerade eingezogen, ein Rechtskandidat namens Hugo Großmann, dessen etwas weiche, gutmütige Natur Mathilde Möhring auf den ersten Blick erkennt, zur Verwunderung ihrer Mutter. Hören Sie wieder Gerd Westphal. Um 1 Uhr trat der neue Mieter bei Möhrings ein und sagte, dass er nun zu Tisch wolle. Sie brauchten sich in seinem Zimmer nicht zu übereilen. Er werde vor 7 nicht wieder da sein. Und wenn wer käme, möchten sie sagen um 8. Damit empfahl er sich, sehr artig. Und als er aus dem Hause trat, sahen ihm Mutter und Tochter vom Entreefenster aus nach. Als sie das Fenster wieder geschlossen hatten, sagte die Mutter, es ist eigentlich ein sehr hübscher Mensch. Ich wundere mich nur, dass er noch so ein halber Student ist. Am Ende irrst du dich doch, Tilde. Er muss doch nah an 30 sein. Ja, du hast recht, Mutter, er sieht so aus. Das macht der schwarze Vollbart. Und weil er so breit ist. Aber glaube mir, er ist nicht älter als 26. Und der Vollbart ist es auch nicht mal. Er ist bloß faul und hat kein Feuer im Leibe. Das sieht denn so aus, als ob einer alt wäre, bloß weil er schläfrig ist. Und sentimental ist er auch. »Ja, das wird er wohl«, sagte die alte Möhring, aber doch so, dass man hören konnte, sie dachte sich nichts bei sentimental und wollte bloß nicht widersprechen. Eine Stunde später hatte Mathilde das Zimmer zurechtgemacht, während die Mutter sich in der Küche beschäftigte. Man war übereingekommen, sich jeder ein Setzei zu spendieren, dazu Bratkartoffeln. Als der Tisch gedeckt und zu den Bratkartoffeln ein Extra von 2 Setzeiern aufgetragen war, war auch die Tochter mit dem Zurechtmachen des Zimmers fertig und Mutter und Tochter setzten sich. »Bist du zufrieden, Tilde?« sagte die Alte und wies auf die 2 Setzeier, die sie zu Ehren des Tages spendiert hatte. »Ja«, sagte Tilde, »ich bin zufrieden, wenn du sie beide isst und wenn ich sehe, dass sie dir schmecken, denn du gönnst dir nie was und davon magerst du auch so ab. Kartoffeln ist was ganz Gutes, aber viel Kraft gibt es nicht. So ängstlich ist es ja auch gar nicht mit uns. Wir haben ja das Sparkassenbuch. Ich werde dich nur wieder besser verpflegen. Und wenn wir gegessen haben, gieße ich dir eine Tasse Tee auf. Er hat nicht mal seinen Zucker verbraucht und auch nicht weggepackt. Man sieht an allem, dass er ein anständiger Mensch. Aber nun nimm, Mutter.« Und sie legte der Alten vor und patschelte ihr die Hand. »Ja, du bist gut, Tilde, wenn du nur einen guten Mann kriegtest. Ach, lass doch, ich denke immer daran, und warum auch nicht? Wie du da vorhin vor dem Spiegel standst, von der Seite bist du ganz hübsch. Ach, lass doch, Mutter. Das mit dem Gemmengesicht mag ja wahr sein, und ich glaube selbst, dass es wahr ist, aber ich kann doch nicht immer von der Seite stehen. Brauchst du auch nicht. Und dann am Ende, du hast die gute Schule gehabt und die guten Zeugnisse, und wenn dein Vater länger gelebt hätte, wärst du jetzt Lehrerin, wie du es wolltest. Manche sind so sehr fürs Gebildete. Wie hast du es denn drüben bei ihm gefunden? Alles in Ordnung? Alles anständig? Ein ganz armer kann es nicht sein. Ein ganz lederner Koffer, beinahe ohne Holz und Pappe, das haben immer bloß solche, die guter Leute Kind sind. Ganz recht, Mutter, das stimmt. Da sind wir mal einig. Und so ist es auch mit ihm. Guter Leute, Kind. Auf der Kommode lagen noch die Schnupftücher und die wollenen Strümpfe. Nun, du musst es dir nachher ansehen, alle ganz gleich gezeichnet. Und auch die Strümpfe und nicht mit Wolle gezeichnet, alle mit rotem Zeichengarn. Er muss eine sehr ordentliche Mutter haben oder Schwester, denn ein anderer macht es nicht so genau. Und die Stiefel, auch in Ordnung. Er muss aus einer guten Ledergegend sein, das sieht man an allem. Und hat auch eine Juchtenbriefmappe, schön gepresst, ich rieche Juchten so gern. Und die Bücher alle sehr gut eingebunden, fast zu gut. Und sehen auch alle so sonntäglich aus, als ob sie nicht viel gebraucht wären. Nur sein Schiller steckt voller Lesezeichen und Eselsohr. Du glaubst gar nicht, was er da alles hineingelegt hat. Briefmarkenränder und Zwirnsfaden und abgerissene Kalenderblätter. Und dann hat er englische Bücher dastehen, das heißt übersetzte. Die muss er noch mehr gelesen haben. Da sind so viele Ausrufungszeichen und Kaffeeflecke und an mancher Stelle steht famos oder großartig oder irgend sowas. Aber nun werde ich dir den Tee aufbrühen. Du hast doch noch kochend Wasser? Versteht sich, kochend Wasser ist immer. Und damit ging Tilde und kam nach einer Minute mit einem Tablett zurück. Es war dasselbe Tablett und dieselbe Teekanne, daraus der Mieter seinen Morgentee genossen hatte. »Das ist ein rechtes Glück, dass er Tee trinkt«, sagte Tilde und goss der Mutter und dann sich selbst eine Tasse von dem Neuaufguss ein. »Kaffee, das schmeckt dann immer nach Trichter, aber von Tee schmeckt das zweite eigentlich am besten.« Und während sie das sagte, zerbrach sie zwei Zuckerstückchen in viele kleine Teile und schob das Schälchen der Mutter hin. »Nimm doch auch, Tilde.« »Nein, Mutter, ich mag nicht Zucker, aber du bist für süß.« Und nimm nur immer ein bisschen in den Mund. Ich freue mich, wenn's dir schmeckt. Und wenn du wieder dick und fett wirst. Ja, lachte die Alte, du meinst es gut. Aber dick und fett, Gott, Tilde, wo soll das herkommen? Um 7 war Hugo Grossmann zurück. Er traf Tilde im Entree. War wer da, Fräulein? Ja, ein Herr. Er kam um die 5. Stunde und ich sagte ihm, dass sie um 8 wieder da sein wollten. Da wollte er wiederkommen. »Gut. Und hat er nicht seinen Namen gesagt?« »Ja, doch. Von Rybinski, glaube ich.« »Ach, Rybinski. Na, das ist gut.« Und 8 war kaum vorüber, so klingelte es auch, und Rybinski war wieder da und wurde hineingeführt. »Guten Tag, Grossmann.« »Tag, Rybinski. Bedauere, dass du mich verfehltest, aber nimm Platz.« »Nachmittags bin ich immer unterwegs.« »Weiß«, sagte Rybinski und schob einen Stuhl an das Sofa. »Käpernick. Wird denn diese Dauerläuferei nicht mal ein Ende nehmen? Passt doch eigentlich nicht zu dir. Du hast entschieden mehr vom 7-Schläfer als vom Landbriefträger. Also, warum pendelst du zwischen Grunewald und Wilmersdorf immer hin und her? Oder hast du jetzt eine andere Pendelbewegung? Muss ich erst herausstellen, Freund. Ich bin ja erst gute 24 Stunden hier. Gestern früh angekommen, hier drüben, Friedrichstraße. Gott sei Dank, dass ich wieder da bin. Und auch wieder nicht. Owinsk ist ein Nest, natürlich. Und wenn man aufgestanden ist, kann man auch schon wieder zu Bette gehen. Und dazu die ewige Klagerei von Mutter und Schwester und keine Spur Verständnis für ein Buch oder ein Bild. Und wenn ein Tanzbär auf den Markt kommt, dann ist es, als ob die Wolter gastierte. Ja, das alles ist nicht gerade mein Geschmack. Aber ein Gutes hat solch Nest doch, man hat Muße. Man kann seinen paar Gedanken nachhängen, wenn man welche hat. Und die Büffelei hat ein Ende. Ach, Rybinski. »Das geht nun wieder los. Wie steht's denn mit dir? Wenn ich dich so ansehe mit deiner Polenmütze, nimm mir nicht übel, es sieht so ein bisschen theaterhaft aus. Und deinen Stiefeln über der Hose, du siehst mir auch nicht aus, als kämst du rekte vom Repetitorium. Welche feine Fühlung du hast, Grossmann, rekte vom Repetitorium, nein. Aber was von rekte ist auch dabei, rekte vom Galgen. Wie Roller?« Rybinski nickte. »Ach, mach keinen Unsinn, Rybinski, was meinst du?« »Was ich meine, davon später. Erzähle mir erst ein Wort von dir und von den Owinskern. Hast du zufällig meinen Onkel gesehen? Er kommt ja dann und wann in die Stadt, bei Pferdemarkt oder wenn er Geld braucht. Auf meinen letzten Brief hat er nicht geantwortet. Es wird wohl gerade Ebbe bei ihm gewesen sein. Und dein Vater, woran starb er denn eigentlich? Er kann ja noch keine 60 gewesen sein. Und wie steht es mit dem Vermögen? Es hieß immer, er hätte was.« »Ja, so heißt es immer. Und wenn Gott den Schaden besieht, ist nichts da. Da war eine Kiste. so eine Art Arnheim in seinem Büro, die wir immer mit Respekt betrachteten, weil wir uns alle sagten, da liegt es drin. Und nun denke dir, was wir nachher gefunden haben. Noch die Hälfte. Ja, proste Mahlzeit. Eine Cerevique-Kappe, ein Kommerzbuch und ein paar hohe Jagdstiefeln, gelbes Leder. Genau wie wenn er sie von Wallenstein hätte. War er denn ein Nimrod? Übrigens könntest du mir erst eine Zigarre geben. Ich sah da eine kleine Kiste. Sie enttäuscht mich hoffentlich nicht so wie dich die große Erbkiste. Ja, war er denn solch Jäger vor dem Herrn? Gott bewahre. Dazu war er viel zu bequem und froher immer. Er wird wohl, als er eben Burgemeister geworden war, mal eine Jagd mitgemacht haben. Aber als ich so ein halbwachsener Junge war, so kurz vorher, ehe wir nach Inowrocław aufs Gymnasium kamen, fuhr er immer bloß raus, wenn das Getafle beim Oberförster oder beim Amtsrat losging. Und einmal war es beim Torfinspektor, das weiß ich noch genau. Und dabei war dein Vater doch eigentlich ein famoser Knopp. Ja, das war er. Eigentlich forscher als du. Ah, wie man's nehmen will. So im meisten sind wir uns gleich. Fürs Repetieren war er auch nie. Darin mögen wir uns wohl gleich sein. Und als er den Referendarius hinter sich hatte, schnappte er ab und sagte, zweimal falle ich durch und den Assessor mit Ach und Krach und 800 Taler, nee, da lieber Bürgermeister in Owinsk. Und verlobt war er ja auch schon lange. Ja, sieh, Hugo, das ist eben, was ich das Forsche nenne. Es war doch ein Entschluss. Und seine Familie war doch gewiss dagegen und wollte einen Minister aus ihm backen. Unter Minister tun's die guten Kleinstädter nicht, die bei der bekannten Glücksjagd, zu der wir uns alle geladen glauben, bloß den Kirchturm mit dem goldenen Hahn sehen und nicht wissen, wie weit es ist und wie viel Gräben unterwegs, um reinzufallen. Ich bin für die, die abspringen. Du meinst so im Allgemeinen, so theoretisch? Nein, ganz praktisch. Du musst mir eine Fotografie von deinem Vater schenken. Den sehe ich mir dann an, so vorbildlich. Aber Hans, du willst doch nicht auch Bürgermeister werden und bist ja auch noch vorm Referendar. Mein Vater hatte doch die halbe Quälerei hinter sich. Sie nehmen jetzt nicht all und jeden. Und Referendar ist das Wenigste. Und du siehst mir nicht aus, als ob du in meiner Abwesenheit und sozusagen hinter meinem Rücken den Referendar gemacht hättest und nun bloß kämst, um dich mir in deiner neuen Würde vorzustellen. Aber verzeih, ich werde uns drüben erst ein bisschen Abendbrot bestellen, was man in einer Chambre Garnie so Abendbrot nennt. Ein Glück, dass die Menschen den Schweizer Käse erfunden haben. Und soll ich Tee bestellen oder Grog? Im Allgemeinen bin ich für das Übergehen aus dem einen in den anderen. Man hat das Spiel ja dabei so hübsch in der Hand, vorausgesetzt, dass einen die Flasche nicht im Stich lässt. Aber heute lass es gut sein, Hugo. Sparen wir uns das Gelage für eine große Gelegenheit. Examen? Das ist zu unsicher. Erst an sich, das heißt, ob wir bis dahin kommen und dann in seinem Resultat. Nein, wenn ich von Aufsparen und großer Gelegenheit spreche, so habe ich was anderes im Sinn. Und meine meinen ersten Abend. Ich kann dir nicht folgen, Hans. Es ist lächerlich zu sagen, aber du bist so mystisch. Erst Rekte vom Galgen und die Zusage späterer Rätsellösung und nun erster Abend. Ich habe doch deine Fassungskraft überschätzt, was übrigens nach Ansicht einiger eine ganz untergeordnete Gabe sein soll, vielleicht im Zusammenhang mit Logik und Mathematik. Alle Logiker verstehen gar nichts. Aber wundern muss ich mich doch. Zu was sind wir denn um den Königsplatz ungezählte Male herumgelaufen, links den Mond und rechts Kroll und die kleine F, und haben unter Verwerfung aller bisherigen Hamlet-Auffassungen einer neuen, tieferen nachgeforscht? Und was habe ich meine Parallelen gezogen zwischen Amalie und Adelheid von Runeck, zwischen der Milford und der Eboli? Wenn du schließlich nicht einmal verstehen willst, wenn ich von meinem ersten Abend spreche, also rundheraus, ich spreche von meinem ersten Räuberabend. Kosinski. Die Geschichte mit dem Repetitorium wurde mir zu langweilig. Und wenn man den guten Ausgang noch sicher hätte. Kurzum, ich bin zu Deichmann gegangen. Heute war die dritte Probe mit mir. Krausneck, brillant als Roller. Ich denke, dass ich über kurz oder lang auch ins Charakterfach überspringe. Liebhaber ist bloß Durchgang. Durchgang. Und die Räuber, ist es möglich? Dann wird also in 8 Tagen auf dem Zettel stehen, Kosinski Herr Rybinski, oder willst du dein Von beibehalten? Nein, man muss auch etwas für seine Familie tun. Mein Von wird gestrichen, wenigstens solange ich unberühmt bin. Nachher kann ich es wieder aufnehmen. Rechnest du darauf? Natürlich rechne ich darauf. Jeder rechnet darauf. Garrick war ursprünglich auch von Adel. Denkst du, dass er mit der ganzen Geschichte angefangen hätte, wenn er sich nicht gesagt hätte, Ruhm geht über Adel? Und das alles sagst du im Ernst, in vollem Ernst. Und ich will dir auch noch mehr sagen. Und auch im Ernst. In ganz kurzer Zeit kommst du zu mir und sagst mir, Rybinski, du hast recht gehabt, den ganzen Kram an den Nagel zu hängen. Was meinst du, zu welcher Rolle passte ich wohl? Dunois oder Karl Moor? Ich sage dir, du bist der geborene Karl Moor. Und wenn du deinen Arm an die Eiche bindest, oder vielleicht auch, wenn du den Alten aus dem Turm holst, du musst großartig sein. So, meinst du, du hast ganz das Schwärmerisch-Schwapplige, was dazugehört, und hast auch den Brustton der Überzeugung, wenn er sagt, diese Uhr nahm ich dem Minister. Es ist natürlich der Justizminister gewesen, und auf den wirst du bald ebenso schlecht zu sprechen sein wie ich. Ich habe die Schiffe hinter mir verbrannt. Alles im Leben ist bloß Frage der Courage. Na, höre, Hans, es spielt doch noch manches andere mit. Du meinst Liebe. Damit kommen wir nicht, Larifari. Manche sind so verrückt, und dir traue ich schon was zu. Wer so viel spazieren läuft und dieselbe Schwärmerei für Lenau wie für Sola hat, was dir beiläufig erst einer nachmachen soll, der ist zu jedem Liebesunsinn fähig. Es sieht dann auch aus wie Courage, ist aber das Gegenteil davon. Bloß Schlapperei, Bequemlichkeit, Hausschlüsselfrage. Hugo sieht dich vor. Aber so viel, wie ich dir schon heute sagen, wenn du dich normal entwickelst und nicht einen kolossalen Fauxpas machst und dich sozusagen normal und folgerichtig weiterentwickelst, so kommst du morgen da an, wo ich heute schon bin. Und wenn du Referendar werden solltest, was vielleicht möglich, Assessor wirst du nie. Lass doch die Einpaukerei, alles umsonst. Ich kenne meine Pappenheimer. Indem klopfte es. Grossmann erhob sich und ging auf die Tür zu und öffnete. Draußen stand Mathilde Möhring. Sie müsse noch in die Stadt, und weil keiner da sei außer ihrer Mutter, wolle sie nur fragen, ob Herr Grossmann noch irgendwas zu Abend befühle. »Danke, Fräulein Mathilde. Herr von Rybinski hat alles abgelehnt. Ich gehe noch in den Franziskaner hinüber. Wenn Sie mir vielleicht eine Flasche Sodawasser hinstellen wollen.« Als er seinen Platz wieder eingenommen hatte, sagte Rybinski, »Dadurch wirst du dich auch nicht insinuieren. Sodawasser, das trinkt doch bloß ein Philister.« »Das ist erstlich noch sehr die Frage, denn es hängt viel davon ab, was man vorher getrunken hat. Und dann will ich mich auch gar nicht insinuieren. Frau Möhring ist eine Filiüse und das Fräulein ist ihre Tochter. Und da insinuieren, so weit sind wir doch noch nicht runter.« Und man hat seinen Lenau doch nicht umsonst intus. Gerade das. Lyrik schützt vor Dummheit nicht. Auf dem Teich, dem Regungslosen, weilt des Mondes holder Glanz. Es braucht bloß ein bisschen Mondschein, so verklärt sich alles. Und der Teich kann auch eine Stubendiele sein. Ich begreife dich nicht, Hans. Und so ganz ohne Veranlassung. Des Menschen Bestes sind Ahnungen. Und sie hat solch Profil, Gemme, streng und edel und einen kleinen Fehler am Auge und aschblond. So schreiten keine irdischen Weiber, die zeugete kein sterblich Haus. Unsinn, was soll das? Eigentlich ist sie doch einfach eine komische Figur. Sage das nicht. Sowas rächt sich. Ach was, alles Unsinn und Übermut. Und nun lass uns gehen. Wann ist denn eigentlich dein Debüt? Nächsten Dienstag. Halte den Daumen. Oder noch besser, komm und klatschen. Die nächsten Tage vergingen ruhig. Am Vormittag hatte Hugo sein Repetitorium, dann ging er zu Tisch, dann nach Wilmersdorf. Am Abend war er zu Haus, wenigstens meist, und war alles in allem ein Muster von Solidität. Was Mathilden auffiel, war sein Studium. Aus allem, was sie sah und auch aus Andeutungen von ihm selber hörte, ging hervor, dass er sich zu einem Examen vorbereitete. Er steckte auch jeden Morgen, wenn er ausging, immer ein Buch oder ein Heft zu sich. Trotzdem war ihr klar, dass, wenn er wieder zu Hause war, von Studien keine Rede war. Auf einem am Fenster stehenden Stehpult, das er sich angeschafft hatte, lagen zwar ein paar dicke Bücher umher, aber sie hatten jeden Morgen eine dünne Staubdecke. Beweis genug, dass er sich den Abend über nicht damit beschäftigt hatte. Was er las, waren Romane, besonders auch Stücke, von denen er jeden zweiten, dritten Tag mehrere nach Hause brachte. Es waren die kleinen Reklambändchen, von denen immer mehrere auf dem Sofatisch lagen, eingeknifft und mit Zeichen oder auch mit Bleistiftstrichen versehen. Mathilde konnte genau kontrollieren, was ihm gefallen oder seine Zweifel geweckt hatte. Denn es kamen auch Stellen mit Ausrufungszeichen und selbst mit drei Fragezeichen vor. Aber das waren doch nur wenige. Das Leben ein Traum hatte die meisten Zeichen und Randglossen und schien ihn am meisten interessiert zu haben. Mutter, sagte Tilde, wenn da nicht ein Wunder geschieht, der macht es nie. Was denn, Tilde? Na, das Examen. Uns kann es recht sein, je länger es dauert, je länger bleibt er. Und wenn er es macht und durchfällt, so bleibt er auch. Wohin soll er am Ende? Sehr viel Anhang scheint er nicht zu haben. Selbst der Herr mit der polnischen Mütze war noch nicht wieder da. Das hatte freilich seine Richtigkeit. Rybinski war seit seinem ersten Besuche noch nicht wieder da gewesen. Aber am Abend desselben Tages, wo Tilde Möhring diese Betrachtungen gemacht hatte, kam er und traf auch seinen Freund Hugo zu Hause. Endlich, Hugo. Du wirst gedacht haben, ich hätte geschwindelt und das mit dem Kosinski sei nur ein Ulk gewesen. Aber ich sage dir, großer Ernst. Eigentlich heißt es bitterer Ernst, aber dieses Wort möchte ich begreiflicherweise vermeiden. Man ist übrigens der Meinung, ich müsse gefallen. Und einer sagte mir heute früh, ich sei der geborene Kosinski. Leider war es Spiegelberg, aber wie das immer ist, gerade dieser ist eine treue Seele. Nun, morgen muss ich alles entscheiden. Ich bringe dir hier Billets, ein Parkett für dich und zwei zweiten Rang für deine Damen drüben. Wenn sie auf diesen Namen hören, was mir allerdings zweifelhaft ist, ich hätte dir drei Parketts bringen können, aber ich dachte mir, beide so dicht bei dir könnte dich vielleicht genieren, namentlich die Alte. Sie ist doch noch sehr Mutter aus dem Volk. Und dann offen gestanden liegt mir und dem Direktor auch mehr am zweiten Rang. Im Parkett sitzt immer Kritik und wenn sich da zwei solche Damen auf Enthusiasmus ausspielen, wird es lächerlich. Aber im zweiten Rang, da geht alles. Auf den zweiten Rang, wenn man ein bisschen aufpasst, kann man sich verlassen. Dein Platz unten ist Eckplatz, alles vorgesehen. Aber ich finde, Hugo, du bist etwas nüchtern. Nein, Hans, ich bin nur etwas benommen. Ich dachte nicht, dass du mir Wind vorgemacht hättest. Ich dachte nur, es wäre was dazwischen gekommen, weil es sich so hinzog. Aha, ich verstehe. Man hatte schließlich gemerkt, es ginge doch nicht. Es sei nichts mit mir. Du musst nicht empfindlich sein, bist noch nicht aufgetreten und fängst schon damit an. Aber das ist nur die Hälfte von dem, was ich eben dachte. Das andere ist das mit den zwei Möhrings. Aber Herz, das ist ja leicht zu ändern. Du kannst auch zwei Parketts haben. Nein, das ist es nicht. Im Gegenteil, das mit dem zweiten Rang hast du dir gut ausgedacht und rücksichtsvoll gegen mich. Es ist mit dem Mitnehmen überhaupt solche Sache. Wenn wir auch verschiedene Plätze haben, das ist doch wie gesellschaftliche Gleichstellung. Und wenn ich mit der Alten über den alten Moor spreche oder sie mit mir, denn ich werde nicht anfangen, so sind wir intim und das geht doch nicht gut. Und dann, was kann denn solche Frau sagen? Alles bringt nur in Verlegenheit. Ach, Hugo, das ist ja lächerlich. So viel musst du doch wissen, dass überhaupt bloß Unsinn gesprochen wird. Und dann muss ich sie doch hinbringen. Und wenn es aus ist, muss ich sie wieder nach Hause begleiten. Das sehe ich nicht ein. Du machst ihnen ein Geschenk und lässt sie ihrer Wege gehen. Gut, du sollst recht haben, ich will es so machen. Du siehst nun, warum ich so benommen war, was du nüchtern nanntest. Von nüchtern keine Rede. Eigentlich bin ich aufgeregt, wie wenn ich selber den Kosinski spielen sollte. Wer weiß, was kommt. Und damit brach der Freund wieder auf, weil er noch hunderterlei zu tun und zu bedenken habe. Bei Philippi sehen wir uns wieder. Und ficht tapfer, unterlieg ich, so muss ich mich ins Schwert stürzen. Verlange nur nicht, dass ich es halte. Rybinski war kaum fort. So ging Hugo zu den beiden Frauen hinüber, um ihnen die zwei Billets zu bringen. Parkett sei ausverkauft, das sei der Grund, dass sie sich trennen müssten, aber er werde immer hinaufsehen. Mutter Möhring sagte gar nichts. Tilde aber fand sich leicht zurecht und sagte mit vielem Anstand und in ihrer ganzen Haltung wie verändert, es sei sehr liebenswürdig, an sie zu denken, und sie empfänden es als eine große Ehre. Ja, sagte die Alte, das habe sie auch sagen wollen. Und nachdem noch ein paar Fragen gestellt und hin und her komplimentiert worden war, ging Hugo wieder in sein Zimmer hinüber, während die Alte eine Fußbank an den Ofen schob und sich hinsetzte. Tilde setzte sich aufs Sofa und schob die kleine Petroleumlampe so, dass sie daran vorbei zur Alten hinübersehen konnte. »Was ich nur anziehe, Tilde, das Schwarzseidne geht doch nicht mehr und war ja doch eigentlich auf Trauer gemacht. Und wenn ich das rote Tuch drüber nehme, dazu bin ich wieder zu alt.« »Ach, Mutter, das lass nur gut sein. Ich werde dich schon zurechtmachen. Mit ein paar Schleifen zwingen wir es schon. Es sieht einen ja doch keiner an. Und wenn auch. Die Haube ist für eine alte Frau immer die Hauptsache. Und deine Haube ist noch ganz gut. Ein bisschen tollen und aufplätten. Und du siehst aus wie eine Gräfin. Ach, Kind, rede doch nicht solch Zeug.« »Na, ich sage dir, Mutter, das wollen wir schon kriegen. Mit das bisschen anziehen und zurechtmachen, das ist es nicht. Ich habe Putzmachen gelernt und Blumen machen auch und Klöppeln auch. Und das müsste doch nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn ich uns nicht rausstaffieren sollte. Wundern soll er sich, wie du aussiehst. Und wenn er uns nach dem Theater in ein Lokal führt, ach, Tilde, wie kannst du nur so was denken? Na, wenn nicht, denn nicht. Ich hänge nicht dran. Es macht nur so einen Eindruck. Und sieht ein bisschen nach was aus. Und dass man doch auch mit zugehört. Ja, ja, das ist schon recht. Und weißt du, Mutter, was ich dir schon vor ein paar Tagen sagen wollte? Wir wollen doch die alte Rundschen wieder ins Haus nehmen. Das heißt immer bloß eine Stunde, dass sie drüben reinmachen kann und alles einholen. Ich bin ja nicht dagegen und mir kommt es nicht drauf an. Aber neulich hatte er was vergessen und kam gerade dazu, wie ich da bei all dem Planschen und Gießen war und der Blecheimer mitten in der Stube. Da war es mir doch genierlich. Und ich denke wirklich, wir nehmen die Rundschen. Sie kann dann auch einholen, was wir brauchen. Die Mutter hatte kleine Bedenken und sagte, Tilde, das läuft so ins Geld. Und man weiß doch nicht, wenn er dann kündigt, dann kündigen wir auch wieder. Die Rundschen ist eine vernünftige Frau. Und dann, was heißt kündigen? Glaube mir, der kündigt nicht. Der andere Tag war ein großer Tag. Der Inhalt einer großen Pappschachtel, darin sich Bänder und alte Blumen befanden, war auf die Chaiselongue ausgeschüttet, damit man einen besseren Überblick hatte. Der Alten war es nicht recht. Tilde, das fusselt alles so. Und es ist doch unser Prachtstück. »Kind, Kind, wo soll es denn alles herkommen?« Aber Tilde ließ sich nicht einschüchtern, und als sie gefunden hatte, was sie für sich und die Alte brauchte, war sie fleißig bei der Arbeit. Dann wusch sie zwei Paar hellbraune Handschuhe. Es roch bis in Hugos Zimmer hinüber nach Brönner. Dann wurde geplättet. Tilde war in einer apart guten Laune. »Sieh nur, wie er glüht!« Und dann schlug sie den Schieber mit einem Feuerhaken zu. »Hast du auch die Billetter, Tilde?« Das waren die letzten Worte, die vor Verlassung der Wohnung gesprochen wurden. Ihr Mieter, Hugo Grossmann, hatte sich den ganzen Tag nicht sehen lassen, wodurch er der Begleitungsfrage klug entgangen war. Kosinski war dreimal gerufen worden, und die Alte, die nicht klatschen wollte, hatte sich begnügt, dem Darsteller der Rolle zuzunicken, als er sich gerade nach der anderen Seite hin bedankte. Dann sagte sie zu Tilde, während der Lärm noch fortdauerte, »Er macht es recht gut. Er hat so viel Anstand. Es muss doch sehr schwer sein.« »Gott bewahre«, sagte Tilde, die sich ablehnend gegen alles verhielt, weil sie bemerkte, dass Hugo vermied, nach dem zweiten Rang hinaufzusehen. Einmal geschah es. Und nun grüßte er auch, aber sehr steif und förmlich. Sie legte sich aber schließlich doch zum Guten zurecht, und als der große Traum kam und eben das weiße Haar in die Waagschale des Gerichts fiel, sagte sie sich, es ist ein gutes Zeichen, dass er nicht drauf sieht, weil er kein Leichtfuß ist und es ernst nimmt. Er sagt sich, all sowas hat eine Tragweite. Ja, von Tragweite hat er schon ein paar Mal zu mir gesprochen. Und so ganz abgeschlossen hat er noch nicht. Er nimmt es nicht als Spaß. Sie kam in ihren Betrachtungen nicht weiter, weil die Alte sagte, sieh doch mal nach, Tilde, wer der alte Diener ist. Er zittert ja so furchtbar. Ach, lass doch, sagte Tilde und reichte der Alten die Tüte mit Drops zurück, die sie mitgenommen hatte. NDR Kultur